Vom 22. bis 24. August berichteten die Nachrichtenagenturen, Zeitungen und Internet-Homepages von Russland, Syrien, Vietnam, Rumänien, Mauretanien, Brasilien, Ägypten, Uruguay und Polen über die Erklärung des Sprechers des Generalstabs der koreanischen Volksarmee, wenn die Atomkriegsfanatiker das heilige Territorium, die Territorialgewässer und die Territorialluft der TVRK selbst im geringsten verletzen, werden sie dafür schwer büßen müssen.